Ja, ich denke, also ich könnte da Zeit von mir sagen, wie ich als Mediziner hingekommen bin. Da war ich fast, wie soll ich das richtig Wort? Freundin sagen war schon komisch. Also über Frau haben wir in der Zeit nur abgezogen. Also? Was ja schon ein komischer Punkt war. Ja. Also, das ist halt die Köllerbacher Ehrenfurt, den man entschieden hat. Gut, aber daran ist wahrscheinlich in Köllerbach nur weniger Frau gern. Das war die Brücken. Oder? Ich meine, was für Frauen gab es denn? Durchen. Ja gut, aber die Frau, die ich dann kennengelernt habe, die waren sowieso für mein Alter dann immer, ich weiß, 16, die waren 24 oder so, ja. Mit dem Alter. Den Kellerbach, wow. Ja. Die, mit denen ich zusammen war, die haben ich auf der Arbeit kennengelernt. Die ist von der Mose. Mit Kellerbacher Frau war ich dann nicht. Kellerbach gab es Durchen zu Hannah. Liane kam dazu und dann gab es noch diese eine hübsche Große, die Susi, die jetzt in Berlin ist, also ist sie schon so ein Viertel in Berlin. Dann gab es noch dieses kleinere Pumpe, das war Susi. Anke. Und sagen wir, dann gab es halt so die Frauen, die dann aus dem Püttinger Jugendzentrum in diese Szene abgewandert sind, Bärbel, Gabi. Ne? Aber das war keine Frauenszene, das war eine reine Männerszene von Anfang an. Ja, stimmt. Und das ist natürlich auch was mitgeht. Nee, an Deutsch. Ja, und das andere ist halt, in dem Moment, wo dann eine Frau holt, hat sich um die Frau gekümmert, nee, um die Szene. Ich denke, es war gemischt, ne? Es gibt, ich denke halt, das hängt auch von denen, von der, also wenn du dich halt zu viel nur in die Beziehung reinstürzt, ist die Beziehung eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt, weil du irgendwann halt nur noch ungefarbig, genauso gut. Ich denke ja, dass das auch viele Probleme für Beziehungen allgemein ist. Oder viel, wo ich halt von mir selber gemerkt habe, von anderen halt, die mal erzählt haben, hey, was soll ich denn machen, ist halt das Problem daran, eine Mischung zwischen guter Beziehung aufrechterhalten und die eigene Sache zu machen. Das scheitert doch immer. Ja. Gut. Aber ich denke halt, ja, über das Ding Frau, das scheint auch schon irgendwo Problem gewesen.